Kundgabennummer 5113 vom 25.04.1951. Segen der Liebe, Ziel des Menschen. Ihr könnet euch nicht zur Höhe entwickeln, so ihr nicht die Liebe pfleget, so ihr euer Wesen nicht wandelt, das bei Beginn der Verkörperung nur die Ich-Liebe kennt, die gewandelt werden soll in uneigennützige Nächstenliebe. Jedes Werk der Nächstenliebe ist ein Schritt zur Höhe. Ohne Liebe aber wandelt ihr auf immer gleicher Stufe. Ja, ihr steht in der Gefahr, zurückzusinken durch Vergehen gegen die Liebe, durch Taten des Hasses und der Lieblosigkeit. Euer Ziel aber ist oben, und also müsstet ihr streben, dieses Ziel zu erreichen. Ihr müsstet durch ein Liebeleben die Tiefe verlassen und in Sphären zu gelangen suchen, wo euch das Licht von oben zuströmt, wo ihr nun den Weg deutlich erkennet, den ihr gehen sollet, um selig zu werden. Nur die Liebe kann euch das Licht bringen. Nur die Liebe versetzt euch in den Zustand des Erkennens. Nur die Liebe macht euch sehend, so dass ihr den rechten Weg nicht mehr verfehlen könnet. Ohne Liebe aber seid ihr blind im Geist, und die Dunkelheit um euch lässt euch den Weg nicht finden, den ihr aber ohne Liebe auch nicht gehen wollet, weil er nach oben führt, ihr aber die Tiefe liebet. Es kann euch kein anderer Rat gegeben werden, als euch in der uneigennützigen Nächstenliebe zu üben, weil aus der Liebe alles andere hervorgeht. Ein lebendiger Glaube und ein lichtvollstes Erkennen der Wahrheit, die euch zu immer eifrigerem Streben antreibt, weil sie euch zum ewigen Licht hinweiset, das erstrebenswert ist. Nichts anderes kann die Liebe ersetzen, und auch alle guten Taten, die ihr ohne Liebe verrichtet, die ihr um eines Zweckes willen ausführet, die euch nur vor den Augen der Mitmenschen erheben sollen, sind wertlos für die Ewigkeit. Sie bringen euch nicht einen Schritt weiter zur Höhe. Sie sind getan nur für die Welt und werden auch ihren Lohn von der Welt finden. Rechte Liebe aber macht die guten Werke unsterblich. Sie leben fort und folgen euch in die Ewigkeit nach. Denn ein rechtes Liebeswerk ist schon ein Zusammenschluss mit Gott, der in sich die Liebe ist und der also mit euch wirket, so ihr in der Liebe tätig seid. Rechte Liebeswerke sind Bausteine für die Ewigkeit. Es sind die Sprossen der Leiter nach oben, zur ewigen Glückseligkeit. Darum seid nicht untätig auf Erden und sammelt euch durch Liebeswerke einen geistigen Reichtum. Schätze, die euch nachfolgen in die Ewigkeit. Denn nur die Liebe bringt solches zu Wege, dass die Seele sich ein glückseliges Los schaffet in der Ewigkeit. Nur die Liebe bringt die Seele zum Ausreifen. Und nur durch die Liebe wird der Zweck eines Menschen auf Erden erfüllt werden, dass sein Wesen sich völlig wandelt und dem Urwesen Gottes angleichet, dass sie das Ziel schon auf Erden erreichet, den Zusammenschluss mit Gott, um nun überaus glückselig, mächtig und lichtvoll zu sein auf ewig. Amen.